Zum 68. Gründungstag der TVJK stellte der Vorsitzende des Obersten Rates der neuen Sozialistischen Partei Rumäniens am 1. September einen Beitrag mit dem Titel „Der Gründer der TVJK ins Internet" und gab der Generaldirektor des Mehrmärchen Verlages Mit Tamo am 2. September eine Stellungnahme ab.